Im Fokus ein Meer an der Ostsee bei Deeb. Das Wasser fiel ruhig in Stufen gedacht und rieb an der Mole sehr fest und sehr tief, sehr ruhig in Form, fast zum Spiegel gemacht. Fast gläsern im Sommer, modellhaft ein Schiff. Es läuft in den Hafen und bricht wie ein Stern, im Wettlauf mit Wolkengebilden am Licht, an Schichten gelehnt, die am Himmel flimmern. So segelt ganz schnell in die Weite hinaus. An wärmeren Tagen bis hinter das Meer. Aus flüchtigen Träumen zum Horizont raus. Und fliege der Seeluft dem Meer hinterher.